Prinzessin sagen, Piep, komm zu mir, ich hab dich lieb. Auch ich warte schon den ganzen Tag, dass die Liebe endlich kommen mag. Jeder Kater sagt Miau, Miau, und der Hund bellt sein Wau, Wau. Nacht für Nacht ertönt's im Teich, hab mich lieb, weil ich dich mag. Die Liebe ist so schön, wenn wir uns gut verstehen. Gib mir schnell einen Kuss, weil ich dir sagen muss. Spatz und Spätzchen sagen Piep, komm zu mir, ich hab dich lieb. Unser Nest ist warm und weich und schön. Komm zu mir, komm zu mir, ja, dann wirst du selber sehen. Komm zu mir, ich hab dich lieb. Unser Nest ist warm und weich und schön. Komm zu mir, komm zu mir, ja, dann wirst du selbst.